Erster König Nebukadnezar baute eine große Statue aus Gold. Er stellte sie in der Ebene Dura in Babel auf. Zweiter, der König rief alle wichtigen Beamten und Richter zusammen. Sie sollten zur Feier für die Statue kommen. Dritter, die Beamten kamen zu der Feier. Sie stellten sich vor die goldene Statue. Vierter, ein Diener rief laut, hört zu, alle Völker und Nationen. Fünfter, wenn ihr die Musik hört, müsst ihr hinknien. Ihr müsst die goldene Statue anbeten. Sechster, wer nicht hinkniet, kommt sofort in einen heißen Feuerofen. Siebter, die Musik spielte. Alle Völker knieten nieder und beteten die Statue an. Achter, aber einige Männer gingen zum König. Sie beschwerten sich über die Juden. Neunter, sie sagten zum König Nebukadnezar, O König, lebe ewig. Zehnter, du hast einen Befehl gegeben. Jeder muss bei Musik die Statue anbeten. Elfter, wer das nicht macht, kommt in den heißen Feuerofen. Zwölfter, drei Juden arbeiten für dich in Babel. Sie heißen Sadrach, Mesach und Abednego. Sie hören nicht auf dich. 13. Nebukadnezar wurde sehr wütend. Er ließ die drei Männer holen. 14. Der König fragte sie, ist es wahr? Betet ihr meine Statue nicht an? 15. Wenn ihr die Musik hört, müsst ihr hinknien. Sonst werfe ich euch in das Feuer. Welcher Gott kann euch retten? 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten dem König. Wir müssen dir keine Antwort geben. 17. Unser Gott kann uns aus dem Feuer retten. Er wird uns vor dir retten. 18. Aber auch wenn er es nicht tut, wir beten deine Statue nicht an. 19. Nebukadnezar wurde noch wütender. Er ließ den Ofen sehr heiß machen. 20. Starke Soldaten fesselten die drei Männer. Sie warfen sie in das Feuer. 21. Die Männer trugen ihre Kleider. Man warf sie gefesselt in den heißen Ofen. 22. Das Feuer war sehr heiß. Die Flammen töteten sogar die Soldaten des Königs. 23. Sadrach, Mesach und Abednego fielen gefesselt in das Feuer. 24. Der König erschrak und stand schnell auf. Er fragte, haben wir nicht drei Männer hineingeworfen? 25. Der König sagte, ich sehe vier Männer. Sie gehen frei im Feuer. Der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. 26. Nebukadnezar ging zum Ofen. Er rief, kommt heraus. Die drei Männer kamen aus dem Feuer. 27. Alle Beamten sahen die Männer an. Das Feuer hatte ihnen nicht geschadet. Sie rochen nicht nach Rauch. 28. Der König sagte, lobt ihren Gott. Er schickte seinen Engel und rettete sie. Sie vertrauten nur ihrem Gott. 29. Ich gebe einen Befehl. Niemand darf schlecht über ihren Gott reden. Kein anderer Gott kann so retten. 30. Dann gab der König den drei Männern wichtige Aufgaben in Babel. 31. König Nebukadnezar schrieb an alle Völker. Er wünschte ihnen viel Frieden. 32. Ich will euch von den Wundern Gottes erzählen. Gott hat große Dinge getan. 33. Seine Wunder sind gewaltig. Sein Reich bleibt für immer. Er herrscht für alle Zeiten.